Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute: Ethno, Elektro, Computer trifft Folklore. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Ladies and gentlemen, put your hands together. ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰੰਜੇਠੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ Punjabi MC war eigentlich der erste, der mit indischen Klängen und Elektrorhythmen in die internationalen Charts vordrang und für weltweites Medieninteresse sorgte. Der Soundtüftler mit Sitz in London ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges und machte den Weg frei für die Melange aus traditioneller indischer Musik in diesem Fall, in indischer Folklore in diesem Fall und Dance Music. Bhangra wurde richtig populär und mit dieser Welle schwappten unzählige andere junge Inder nach oben, die die traditionellen Klänge ihres Heimatlandes mit angesagten Formen der Zeitgeistmusik verbanden. Hip-Hop, Dance, Electro, keine Grenzen für diese neue Weltmusik. Beispiel Kulder Mana mit Haar. Prem Nagri vich hoor pari ik hai vauti banke aai ya to chand din picho tur gaya ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਮਾਹੀ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਇਆ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੱਲ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਪਾ I'm reloading. Sada dilo bula ke Der heutige Soundcheck ganz im Zeichen von Tradition und Moderne, Folklore und Elektro, und das umspannt viele Sorten von Stilen. Wir hörten gerade Norman Cook, und es ist klar, dass der alias Fatboy Slim hier unter dem Pseudonym Mighty Dubcats auch wieder die Finger mit im Spiel hat. Berührungsängste kennt Cook sowieso nicht. Das hat er mit vielen Produktionen bewiesen, so auch mit Magic Carpet Ride. Mexikanische Klänge treffen die Groove-Maschine vom Zeremonienmeister. Dank aktueller Produktionsmöglichkeiten schon seit Jahren möglich, und es wird in den letzten Jahren auch eifrig davon Gebrauch gemacht. Traditionelle Rhythmen vermischt mit clubtauglicher Musik, Beispiel der belgische Soundtüftler Buscemi mit seiner Interpretation von Samba-Rhythmen im aktuellen Kontext, genannt Spooky Samba. Thank you. Afrikanische Musiker wie zum Beispiel Femi Kuti unterziehen ihre Popmusik gerne schon mal einem europäischen Facelifting. So passiert mit dem Song Bang Bang Bang, den die britische Formation Dalata neu bearbeitet hat, aber mit sehr viel Liebe zum Detail. Afro-Elektro sozusagen. Hören wir Bang Bang Bang von Femi Kuti im Dalata Remix. Aha. She said, love me now. She said, squeeze me to the left now, down. Die spanische Band Chambao ist das perfekte Beispiel dafür, wie erfolgreiche Samplereien wie Café del Mar die aktuelle Musik des Landes beeinflusst haben. Wurde bei Café del Mar öfters mal eine Flamenco-Gitarre gesampelt und mit Chill-Out-Klängen vereint, so haben sich Chambao dieser Melange von vornherein verschrieben. Ihre Musik wird nicht geremixed, sie ist schon von vornherein so gemeint und im Lande, also Spanien, wird sie geliebt. Kann man vielleicht verstehen, wenn man den folgenden Track gehört hat. Hasta Corazones, hier ist Chambao. Que crea ilusiones, no olvides que Es gibt unzählige Chill-Out-Compilations zurzeit und wohl kaum eine kommt ohne Tabla-Klänge und fernöstliche Gesänge aus. Ich glaube, Enigma alias Michael Cretu war einer der ersten, der diese Melange richtig erfolgreich machte. Mittlerweile gibt es unzählige andere, die diese Mixtur zum Teil wirklich besser hinkriegen. Zum Beispiel Robert Cochran unter seinem Pseudonym Hands Upon Black Earth mit Wisan Dan zu finden auf dem Sampler Hotel Tara. Die Gruppe Asian Dub Foundation ist schon seit Jahrzehnten dabei, Tradition und Moderne zu verbinden. Die Band mit Sitz in London begreift sich als Schwamm, der sämtliche musikalische Einflüsse der Umgebung aufsaugt, um es dann zu einer neuen Melange zu verarbeiten. Darin sind sie mittlerweile Profis geworden. Ihr letztes Album Tank stand ganz unter dem Trauma des Irakkrieges und so ist kein Wunder, wenn arabische Klänge den Weg in das Sound-Universum der Asian Dub Foundation finden. Beispiel Take Back the Power. Take back the power. I put your fist in the air, rebels here and everywhere. Weltmusik war gestern, heute gibt es Gruppen wie das Anima Sound System aus Ungarn. Alte Schellackplatten aus der Habsburger Zeit, die sind genauso prägend wie Dub-Klänge aus London. Und das sind nur einige Einflüsse dieses verrückten Kollektivs von Musikern, Produzenten und DJs. Der folgende Track, Cilla Gatu, bringt es ganz gut auf den Punkt. Osteuropäische Folklore trifft Techno-Klänge und das ist eine spannende Melange geworden. Anima Sound System. Jeder Musikstil ist für Uwe Schmidt alias Seno Coconut und seinen 10 anderen Pseudonymen ein kleines Universum. Das Genie des Deutschen und Wahl Kilenen ist es, das Unmögliche so möglich wie möglich zu machen. Keiner hätte zum Beispiel gedacht, dass sich die Musik von Kraftwerk so gut als südamerikanischer Folklore macht. Im Computer von Seno Coconut alias Uwe Schmidt ist das alles kein Problem. Beispiel seine Version von Tour de France. de France, puis d'aller être embarqué. Tour de France, Tour de France, en finale à l'arrivée. Tour de France, Tour de France. Musik ist schon längst zur Weltmusik geworden. Was bleibt, ist die Rhythmik, alles andere ist frei konfigurierbar. Im tiefsten Frankreich, in Aubervilliers, sitzt das Label Hammerbass. Dort gibt es die abenteuerlichsten Mixturen zu hören. Persische Sänger treffen elektronische Dub-Rhythmen. Das gibt eine ganz atmosphärische Mischung. Hier mit Brain Damage und Major Crisis. John McCain, man, Joseph, and even on the ground. Bis zu den Nachrichten noch Klänge aus Dänemark von der New Sound Experience. Hier wird nichts gesampelt, sondern alles live gespielt und das ergibt einen sehr organischen neuen Sound. New Sound Experience sind Half Set of Coordinates vom Album Out of Phase. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.